Okay. Wir wollen mal den heutigen Abend unter das Motto stellen. Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen. Und lassen wir uns gegenseitig ein bisschen Kraft machen, ein bisschen Mut machen, dafür sind wir da. Es ist zwar nicht immer alles so mutig, sieht auch manchmal übel aus, und davon handelt das nächste Stück. Der Ritt zum Friedhof!